Deutschlandfunk. Tag für Tag. In Polen soll im Herbst ein neues Parlament gewählt werden. Derzeit hat dort die nationalkonservative PiS-Partei die Mehrheit. Oppositionelle Kräfte bringen sich bereits in Stellung, auch mit der Forderung nach einer klareren Trennung zwischen Kirche und Staat. Jan Palokat. Die polnische Linkspolitikerin Barbara Nowacka bewies Gespür für Provokation. Auf einer improvisiert wirkenden Pressekonferenz auf einer winterlichen Warschauer Straße läutete sie das Wahljahr 2019 ein. Polen braucht die Trennung von Kirche und Staat, eine weltliche Grundordnung und eine Korrektur der gestörten Beziehungen zwischen beiden Welten. Polnische Schüler haben weniger Biologie, Chemie, Physik als Religion. Und auf dem Arbeitsmarkt zählt Gebet und Frömmigkeit nicht. Zurzeit mit ihrer NGO Polnische Initiative nicht im Parlament vertreten, sammelt Nowacka Unterschriften für ein Gesetzespaket, das die Kirche aus dem staatlichen Leben zurückdrängen soll. Darunter auch ein Ende der staatlichen Finanzierung des Religionsunterrichts, der in Polen ein Wahlfach ist. Heute wird Religion oft zwischen den anderen Fächern unterrichtet, aber nicht alle Schüler sind gläubig. Es sollte also Zusatzunterricht sein, entweder in der ersten oder letzten Stunde. Und die Note sollte nicht auf dem Zeugnis stehen. Die Aktivistin verweist dabei auf die polnische Verfassung, die grundsätzlich Neutralität des Staates in weltanschaulichen Fragen vorschreibt. An anderer Stelle aber heißt es, dass der Staat Religionsunterricht ermöglichen muss. Und so beruft sich auch die Kirche auf die Verfassung. Der Sprecher der Bischofskonferenz, Paweł Rytel-Andrianik, solche Diskussionen sind nichts Neues. Aber eines ist wichtig. 92% der Bürger Polens sind Katholiken. Sie sind hier kein Fremdkörper. Sie zahlen ihre Steuern und haben ihre Rechte. Und 87% der Eltern wollen, dass ihre Kinder in den Religionsunterricht gehen. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob ein Angriff auf die Kirche wirklich das richtige Thema zum Auftakt eines polnischen Superwahljahres ist. Der Glaube ist ein sensibles Feld und Nowacka bringt zunächst vor allem ihre eigenen Partner in Bedrängnis. Zusammen mit den weltanschaulichen Fragen eher konservativen, rechtsliberalen Opposition im Parlament bildete sie bei den Kommunalwahlen ein recht erfolgreiches Bündnis, das nun aber einem Stresstest ausgesetzt ist. Denn im bürgerlichen Lager hat man Zweifel, ob mit für polnische Verhältnisse radikalen Vorschlägen wirklich eine Mehrheit gegen die regierende PiS-Partei möglich ist oder moderate Katholiken nicht eher verschreckt werden. Im rechten Lager wurde Nowackas Initiative freudig aufgenommen. Der oft regierungstreue Fernsehsender TVP berichtete ungewöhnlich breit und ein Kommentator frohlockte, gäbe es nur mehr Oppositionelle wie Barbara Nowacka, der Sieg der PiS bei den Parlamentswahlen im Herbst wäre sicher. Aus Warschau war das Jan Palokat.